Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der König der Löwen. Aus dem Amerikanischen von Lucia Czernich. Gelesen von Frank Lorenz Engel. Der Mond war verschwunden. Einer nach dem anderen waren die Sterne am kalten Nachthimmel verblasst. Hinter den dunklen Hügeln im Osten ging die Sonne auf und ließ die flachen Baumkronen der Akazien grün leuchten. Wieder einmal war in Afrika ein neuer Tag angebrochen. Dieser Tag war ein wichtiger Tag. Beeilung, trieben die Tiere einander an. Heute ziehen wir zum Pride Rock. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Aus den Tälern und von den Hügeln her kamen die Tiere und zogen durch die Steppe. Geparden, die schnellsten Tiere, bildeten die Spitze. Der staubige Boden bebte unter Millionen trommelnder Hufe und schwerer Elefanten- und Nashornfüße. Schweigende Giraffen mit ihren stachsigen Jungen trotteten neben aufgeregten Zebraherden daher. Das Ende bildete eine Horde schnatternder Paviane, die ihre munteren Jungen auf dem Rücken trugen. Es war ein langer, langer Weg. Als sich die Tiere Pride Rock näherten, flimmerte die Steppe in der Morgenhitze. Alle versammelten sich am Fuß des Berges und warteten. »Wann bekommen wir den kleinen Prinzen zu sehen?«, wollte eine junge Giraffe wissen. »Bald«, sagte der Vater. Aus der Menge bahnte sich ein alter Pavian langsam seinen Weg zum Fuß des Berges. Auf seinen Stock gestützt, stieg er vorsichtig den Berg hinauf. »Das ist Rafiki, der große Mystiker«, erklärte eine Elefantenmutter ihrem Kind. »Als König Mufasa klein war, wachte Rafiki über ihn. Jetzt will er den kleinen Simba segnen.« Ein Nashornvogel mit blauem Gefieder schwebte vom Berggipfel herab. »Schau, da ist Zazu«, sagte die Elefantenmutter. »Er prüft, ob alle gekommen sind.« Zazu kreiste ein paar Mal über den Köpfen der Menge, dann flog er auf den Berg zurück und entschwand den Blicken der geduldig wartenden Versammlung. Er landete vor einem würdevollen Löwen mit Goldmähne. »König Mufasa«, berichtete er aufgeregt, »alle sind da und Rafiki ist schon auf dem Weg hier herauf. Die Elefanten sind da, die Gnus, die...« »Danke, Zazu«, sagte Mufasa, »das genügt.« Ein paar Minuten später tauchte Rafikis struppiger grauer Kopf an der Felskante auf. König Mufasa umarmte seinen alten Freund. »Da bin ich, fast ohne Kratzer«, Rafiki blickte sich um. »Nun, wo ist der junge Mann?« Mufasa lächelte und nickte seinem Freund zu. »Er ist bei Königin Sarabi«, antwortete er. »Hier ist Simba«, sagte Sarabi und reichte Rafiki das Junge. Das Löwenbaby blinzelte den fremden alten Pavian an. Rafiki grinste zu Mufasa hinüber. »Als ob ich dich als Baby wiedersehe. Nun, kleiner Prinz, will ich dir meinen Segen geben«, sagte er und tätschelte Simbas Kopf. Langsam löste Rafiki einen Flaschenkürbis von seinem Stock und schüttelte ihn mehrmals über dem aufmerksamen Löwenjungen. Dann öffnete er den Kürbis, holte etwas Klebriges heraus und schmierte es auf Simbas Stirn. Simba verzog die Nase. »Fast fertig«, sagte der alte Pavian gütig. Er nahm eine Handvoll Staub und streute ihn auf Simbas Rücken. Simba nieste und alle mussten lachen. Dann beugte sich Rafiki herab und hob den Sohn König Mufasas und Königin Sarabis vorsichtig hoch. Er trug ihn zur Kante des Pride Rock. Die Menge hatte sehnsüchtig auf diesen Augenblick gewartet. »Da ist er«, rief jemand. »Rafiki hält den neuen Prinzen!« Sofort jubelten alle und stampften mit den Füßen. »Willkommen«, riefen sie, »willkommen, Prinz Simba!« Rafiki wartete, bis sich der Staub wieder gelegt hatte. Dann hob er Simba hoch in die Luft. Die Wolken teilten sich und ein Sonnenstrahl fiel direkt auf den zukünftigen König. Die Tiere verstummten und verbeugten sich. Rafiki nahm langsam die Arme herunter und Simba verschwand aus dem Blickfeld der Menge. Als die Nachmittagssonne im Westen zu sinken begann, machten sich die Tiere wieder auf den Heimweg. Später an diesem Nachmittag flog Sasu zu einem schattigen Platz des Bright Rock und landete zu Füßen eines weiteren Löwen, des Königs jüngerem Bruder. »Es ist mir eine Ehre, den Besuch König Mufasas zu melden«, sagte Sasu. »Du solltest eine sehr gute Entschuldigung für dein Fehlen bei der heutigen Zeremonie haben.« »Oh, ich zittere vor Angst«, sagte Scar ruhig. »Was war los?« Mufasa war plötzlich aufgetaucht. »Sarabi und ich haben dich bei der Präsentation Simbas nicht gesehen. Stimmt etwas nicht?« »Ach, das war heute«, fragte Scar und spielte den Enttäuschten. »Ich fühlte mich nicht gut und habe es total vergessen.« »Du hättest an vorderster Stelle stehen sollen«, tadelte ihn Sasu. »Schließlich bist du der Bruder des Königs.« »Ich stand an vorderster Stelle, bis diese kleine Fähkugel geboren wurde«, schnaubte Scar und trottete davon. »Dreh mir nicht den Rücken zu«, befahl Mufasa. Scar sprang herum und starrte seinem Bruder ins Gesicht. »Oh nein, Mufasa«, knurrte Scar. »Vielleicht solltest du mir den Rücken nicht zuwenden.« »Drohst du mir?«, herrschte Mufasa ihn an. Ohne eine Antwort zog sich Scar schnell zurück. Sasu versuchte, seinen Herrn zu besänftigen. »In jeder Familie gibt es so einen Herr«, sagte er, »und immer gelingt es ihnen, besondere Feste zu verderben.« »Was soll ich nur mit ihm machen?«, murmelte Mufasa und seufzte tief. Die Tage vergingen schnell für Simba. Es gab so viel zu lernen und zu tun. Eines Morgens, es war noch dunkel und kalt, trottete er zu seinem schlafenden Vater und schubste ihn zart an. »Vater«, hüstelte er eifrig in Mufasas Ohr. Keine Antwort. Simba sprach etwas lauter. »He, Vater, aufwachen!« Mufasa seufzte im Schlaf und drehte sich auf die andere Seite. »Vater, Vater, Vater, Vater«, drängte Simba. Verschlafen öffnete Sarabi die Augen. »Dein Sohn ist wach«, sagte sie zu ihrem Mann. »Vor Sonnenaufgang ist er dein Sohn«, grummelte Mufasa. Sarabi schubste ihn kräftig. »Du hast gesagt, er soll heute früh aufstehen.« Mufasa riss die Augen auf. »Stimmt, ich bin schon wach. Ich bin schon wach.« Sarabi zog Simba eng an sich und begann, sein Gesicht und seine Ohren zu lecken. »Dein Vater wird dir heute ein paar wichtige Dinge erzählen«, sagte sie. »Da sollten deine Ohren sauber sein.« »Mama«, sagte Simba und strampelte sich los. Im Dämmerlicht zogen Mufasa und Simba weit durch die Pride Lands. Überall in der Steppe zupften zierliche, hellbraun-weiße Gazellen Gras und wackelten emsig mit den Schwänzchen. Als Mufasa und Simba vorbeigingen, stoben sie auseinander, machten steifbeinige Sprünge und schlugen nach hinten aus. Ein glühender, orangefarbener Ball stieg am östlichen Horizont auf. Die Sonne begann einen neuen Tag. Die Hitze vertrieb den Morgennebel und Simba fühlte, wie der Boden warm wurde. Die langen Sonnenstrahlen strichen weit über die Steppe und brachten Licht. »Beobachte die Strahlen der aufgehenden Sonne, Simba«, sagte der König. »Alles, was ihr Licht berührt, ist unser Königreich.« Simba war beeindruckt. »Das ist ja überall!« »Die Zeit eines Königs als Herrscher steigt auf und geht unter wie die Sonne«, sagte sein Vater. »Eines Tages wird auch die Sonne über meiner Zeit untergehen und mit dir als neuem König wieder aufgehen.« »Und all das Land wird mir gehören?«, fragte Simba. »Alles«, bestätigte Mufasa. Simba blinzelte und blickte prüfend über die weite Steppe. Kleine, flinke Mungos steckten die Köpfe aus verlassenen Termitenhügeln. Am sonnigen Horizont gingen durstige Zebras in einer Reihe langsam zu einem umlagerten Wasserloch. Aber zu Simbas linker Seite war das Land dunstig und still. »Was ist mit dieser düsteren Gegend?« fragte er. »Sie liegt jenseits unserer Grenze«, antwortete Mufasa. »Dort darfst du niemals hingehen, mein Sohn.« Simba versuchte, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Aber ich dachte, ein König kann tun, was er will.« Sein Vater lächelte. »König sein bedeutet mehr, als immer seinen Willen zu bekommen.« »Glaubst du, ich werde ein guter König sein?« fragte Simba. Mufasa wurde ernst. »Du wirst ein guter König sein, wenn du immer daran denkst. Alles, was du siehst, lebt in einem empfindlichen Gleichgewicht. Als König musst du dieses Gleichgewicht verstehen und bewahren. Du musst alle Lebewesen achten, von der krabbelnden Ameise bis zur springenden Antilope.« »Aber wir fressen Antilopen«, sagte Simba. »Ja, das ist richtig«, erwiderte Mufasa. »Ich will es dir erklären. Wenn wir sterben, wird unser Körper zu Gras. Dann fressen die Antilopen das Gras. So sind wir alle Teil des großen Lebenskreislaufs.« »Guten Morgen, Herr«, schrie eine heisere Stimme. Es war Sasu. Der Nashornvogel landete vor den Füßen des Königs. »Ich habe den Morgenbericht.« »Gut, Sasu«, sagte Mufasa. »Lass ihn uns hören.« Sasu räusperte sich und begann sehr förmlich zu sprechen. »Die Bienen summen, dass die Leoparden in nun in einem Fleck...« Simba langweilte sich. Eine Heuschrecke hüpfte vorbei und ließ sich auf einer kleinen Blume nieder. Simba sprang und die Heuschrecke hüpfte eilig davon. Während Sasu weiter seinen Bericht herunterleierte, flüsterte Mufasa Simba zu. »Was machst du da, mein Junge?« »Mich anpirschen«, sagte Simba. Sasu verstummte und wartete. »Mach weiter, Sasu«, sagte Mufasa. Sasu räusperte sich wieder und fuhr fort. »Die Paviane spielen verrückt. Natürlich tun die Giraffen so, als ob sie über den Dingen stünden.« »Lass dir von einem alten Profi einen Tipp geben«, sagte Mufasa leise, während Sasu redete und redete. »Sasu, würdest du dich bitte umdrehen?« »Natürlich, Herr«, antwortete Sasu. Mit dem Rücken zum König fuhr er fort. »Die Zecken zwicken die Elefanten. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen es ignorieren, aber sie können es nicht. Und die Termiten, wie üblich«, berichtete Sasu, »bohren und bohren.« »Was geht hier vor?« fragte er und schaute sich um. »Keine Sorge«, antwortete Mufasa. »Nur eine kleine Lektion im Anpirschen.« »Ach so, wie schön«, sagte Sasu und drehte sich wieder um. »Simba lernt das Anpirschen.« »Das Anpirschen?« »Kein Geräusch«, wies Mufasa seinen Sohn an. Simba machte sich ganz flach und kroch auf Sasu zu. »Herr«, protestierte Sasu, »das ist doch nicht euer Ernst. Das ist erniedrigend, so degradiert zu werden.« Ein gedämpftes Scharren ließ den verärgerten Vogel mitten im Satz verstummen. Ein erschöpfter Maulwurf steckte seinen Kopf aus einem kleinen Loch im Boden. Mit verschleiertem Blick, wegen des Staubs niesend, flüsterte er Sasu etwas ins Ohr und verschwand wieder. »Herr, es gibt Neuigkeiten aus dem Untergrund«, sagte Sasu. »Hyänen wurden im Pride Land entdeckt.« Mufasa sah besorgt aus. »Sasu, bringe Simba nach Hause. Ich muss mich darum kümmern«, sagte er und brach auf. »Nimm mich mit, Vater, bitte«, bettelte Simba. »Nein«, rief der König zurück, »es ist zu gefährlich.« Sasu begleitete Simba zum Fuß des Pride Rock zurück. »Danke, Sasu«, sagte der kleine Löwe, »jetzt kann ich allein weitergehen.« Er ließ den Sekretär seines Vaters zurück und kletterte die Felsen hinauf. Auf dem halben Weg traf er auf Scar, der dösend über einem überhängenden Felsen lag. Der dürre Löwe öffnete ein Auge. Es war zur Hälfte von der dünnen, schwarzen Mähne verdeckt. »Ach so«, sagte er und sah zu Simba hinab. »Du bist es nur.« »Onkel Scar«, rief Simba, »rate mal!« »Ich verabscheue Ratespiele«, brummte Scar. »Ich werde König von Pride Rock sein«, verkündete Simba. Scar gähnte. »Na wunderbar«, sagte er. »Du verzeihst mir, dass ich keine Freudensprünge mache. Schlimmer Rücken, du weißt schon.« »Mein Vater hat mir gerade das ganze Königreich gezeigt«, sagte Simba. »Und eines Tages werde ich es regieren.« Scars zweites Auge öffnete sich, während er überlegte. »Dein Vater hat dir also das ganze Königreich gezeigt?« »Alles«, sagte Simba. »Hat er dir auch gezeigt, was hinter der nördlichen Grenze liegt?« fragte sein Onkel. »Nun, nein«, gab Simba zu. »Er hat gesagt, dort darf ich nicht hin.« Scar gähnte wieder. »Da hat er recht. Es ist viel zu gefährlich. Nur die mutigsten Löwen wagen sich dorthin.« Er schloss die Augen wieder. »Jetzt verschwinde und lass mich ein Nickerchen machen.« »Onkel Scar«, sagte Simba bestimmt, »ich bin mutig. Sag mir, was dort ist.« »Nein«, erwiderte Scar streng, die Augen geschlossen. »Ich will nur dein Bestes. Ein Elefantenfriedhof ist kein Ort für einen Prinzen.« »Ein Elefanten was?«, fragte Simba. Das klang interessant. Scar öffnete seine Augen weit. »Ups«, sagte er grinsend. »Jetzt habe ich mich verplappert. Aber du bist ja so klug. Früher oder später hättest du es ohnehin erfahren.« »Tust du mir einen Gefallen?« »Versprich mir, niemals diesen schrecklichen Ort aufzusuchen. Und sag niemandem, dass ich dir davon erzählt habe«, fügte er hinzu. »Das soll unser kleines Geheimnis bleiben.« »Natürlich«, sagte Simba. Er lief los zu seiner besten Freundin Nala. Er konnte ihr nicht erzählen, woher er es wusste, aber er konnte ihr erzählen, was er wusste. Simba spielte fast jeden Tag mit Nala. Sie kletterten, balgten sich und liefen um die Wette. Er konnte es nicht erwarten, ihr von dem Elefantenfriedhof zu erzählen. Er hörte die Stimme seiner Mutter, die gerade Sarafina, Nalas Mutter, besuchte. Sie ruhten im Schatten der Kigelia-Bäume hinter Pride Rock. Sarafina wusch gerade ihre ungeduldige Tochter. »Halt still, bitte, Nala«, schimpfte sie. »Lass mich dein Gesicht waschen. Du bist ja gleich fertig.« »Hallo alle zusammen«, grüßte Simba. »Ich komme gleich«, sagte Nala. »Hoffe ich wenigstens.« Während er wartete, spielte Simba mit den schweren Früchten, die von den Bäumen fielen. »Wie war euer Spaziergang?«, fragte Sarabi ihren Sohn. »Schön«, sagte Simba. »Vater musste etwas wegen der Hyänen prüfen. Sie sind in unser Land gekommen.« Sarabi erschrak. »Wirklich? Schon wieder? Ich hoffe, er verjagt sie. Mit diesen Hyänen gibt es nur Probleme.« »Darf Nala mit mir spielen?«, fragte Simba Sarafina. Sarafina sah Sarabi an. »Glaubst du, es besteht Gefahr?«, fragte sie. »Vielleicht sind die Hyänen in der Nähe.« Sarabi dachte nach. »Nun«, meinte sie, »ich habe keine Bedenken, solange Sasu sie begleitet.« Simba ließ die Schultern sinken. »Bitte, Mutter«, bettelte er, »können wir nicht alleine gehen?« »Wir sind schon ganz schön groß«, sagte Nala. »Und stark«, fügte Simba hinzu und blähte seinen Brustkorb auf. »Heute nicht«, erwiderte Sarabi. Sie blickte prüfend zu den Baumkronen hoch und entdeckte Sasu, der sich gerade zu einem Nickerchen niederließ. »Sasu«, rief sie, »ich möchte, dass du heute Nachmittag Simba und Nala im Auge behältst.« Sasu blinzelte. Eigentlich war er nicht im Dienst. »Na gut«, er flog herunter. Simba und Nala schlenderten zu ihm hin. »Tempo, Tempo«, sagte Sasu. »Je früher wir losgehen, desto früher kommen wir wieder zurück.« »Au ja«, rief Simba, »wir laufen voraus.« Die Löwenjungen hüpften und sprangen über die Ebene. Sie redeten und kicherten. »Wohin gehen wir?« wollte Nala wissen. »Zu einem Elefantenfriedhof«, antwortete Simba. Nalas Augen wurden groß. »Wirklich?« fragte sie. »Psst«, sagte Simba. »Sasu!« »Richtig«, nickte Nala. Sie flüsterte zurück. »Wie sollen wir den Vogel loswerden? Vorsicht, da kommt er!« »Nun«, krächzte Sasu und flatterte über ihnen. »Das sieht aus, als ob es da kleine Geheimnisse gäbe. Der Beginn einer kleinen Romanze in der Savanne? Es ist wunderbar, dass ihr verlobt seid und all das.« »Ver was?« fragte Simba. »Was ist denn das?« »Du und Nala, ihr seid verlobt«, sang Sasu aus voller Kehle. »Versprochen, vergeben.« »Hä?« Simba und Nala verstanden nichts. »Das bedeutet«, erklärte Sasu, »dass ihr beiden einmal heiraten werdet.« »Heiraten?« sagten Simba und Nala. »Wir?« »Ihr«, erwiderte Sasu. »Ich kann Nala nicht heiraten«, sagte Simba. »Sie ist meine Freundin.« »Genau«, pflichtete Nala ihm bei. »Wir wollen nicht heiraten.« »Tut mir leid, eure Träume zu zerstören«, antwortete Sasu. »Aber ihr Turteltäubchen habt keine Wahl. Eure Eltern haben schon längst alles geregelt. Das ist eine alte Tradition und wird seit vielen Generationen so gemacht.« »Nun, wir werden ja sehen«, sagte Simba. »Wenn ich König bin, ist das die erste Tradition, die abgeschafft wird. Jetzt komm, Nala, wir machen einen Wettlauf zu dem großen Termitenhügel.« Die Löwenjungen sausten los. »O jemine, jetzt sind sie schon wieder weg«, jammerte Sasu. »Wartet auf mich!« »Wann sind wir denn da?« fragte Nala, die auf gleicher Höhe mit Simba lief. »Wir sind schon ewig am Termitenhügel vorbei.« »Bald, hoffe ich«, sagte Simba. »Den Termitenhügel habe ich nur als Ausrede genommen, um von Sasu loszukommen.« Nala blieb stehen und ließ sich ins Gras fallen. »Ich brauche eine Pause.« Simba trottete zu ihr hin. »Komm doch, steh auf, wir sind bestimmt fast da.« Keine Antwort. Simba beugte sich über Nala und betrachtete sie. Ihre Augen waren geschlossen, die Zunge hing heraus. »Nala?« fragte Simba. »Alles in Ordnung?« Nala sprang auf und warf Simba zu Boden. »Reingelegt«, rief sie übermütig. »He, lass mich los«, rief Simba. Nala lockerte den Griff. »Hör zu, Nala«, sagte Simba etwas verärgert. »Hör auf herumzualbern, wir müssen weiter.« Nala sprang ihn erneut an und warf ihn abermals zu Boden. »Wieder reingelegt«, rief sie und rannte los. Simba rannte hinterher. Ein paar Minuten später schaute er sich um. »Gut«, sagte er, »wir haben Sasu verloren.« »Wo sind wir?« wollte Nala wissen. »Hier gibt es keine Bäume, gar nichts. Die Luft sieht trüb aus. Es ist wirklich gruselig hier.« »Ja, schauen wir uns mal um«, sagte Simba. »Simba, was ist das für ein unheimliches Donnern?« Simba lauschte. Das Donnern kam aus der Erde. »Mann«, sagte er, »ich weiß nicht.« Das Geräusch wurde immer lauter. »Wusch!« Mit einem Riesenknall schoss ein Dampfstrahl in die Luft. »Vorsicht!« rief Simba. Sie wurden beide von den Füßen gerissen und mehrere Meter weit weggeschleudert. »Was war denn das?« keuchte Nala. Sie schüttelte ihre Beine, um zu prüfen, ob sie noch heil waren. »Autsch!« sagte Simba. Sein Rücken schmerzte. Er war gegen etwas Hartes gefallen. Als der Dampf verschwunden war, konnte er es erkennen. Er blickte in die leere Augenhöhle eines riesigen Elefantenschädels. Simba war begeistert. »Das ist er! Das ist der Elefantenfriedhof!« rief er. »Wahnsinn!« sagte Nala. »Sieh mal die vielen Knochen! Schauen wir uns den Riesenschädel mal genauer an«, schlug Simba vor. Er begann hineinzuklettern. »He, da ist was drin!« »Moment«, kreischte Sasu, der gerade zur Landung ansetzte. Simba blickte hoch und erschrak. Dann lächelte er müde. Oh, hallo, Sasu. Ihr müsst sofort hier weg, befahl Sasu. Ihr seid hier weit jenseits der Grenze der Pride Lands. Wir sind jetzt wirklich alle in Gefahr. Gefahr? Ha, prahlte Simba. Sieh her, ich lache der Gefahr ins Gesicht. Er warf den Kopf nach hinten und lachte laut. Da war plötzlich aus dem Inneren des Schädels noch ein Gelächter zu hören. Simba, Nala und Sasu schraken zurück. Mit irrem Gekicher kletterten drei sabbernde Hyänen heraus, um sie zu begrüßen. »Hyänen«, keuchte Sasu, »wir sind erledigt.« Eine stinkende Hyäne mit verfilzter Mähne hob die Nase und sog die Luft ein. »Nanu, nana, Banzai«, sagte sie zu einer zweiten Hyäne. »Was haben wir denn da?« Banzai kicherte. »Keinen Schimmer, Shensi«, meinte er. »Was denkst du denn, Ed?« Ed kicherte. »Das Gleiche dachte ich auch gerade«, sagte Banzai. »Drei unbefugte Eindringlinge!« Sasu flüsterte Simba und Nala nervös zu. »Versucht unauffällig zu verschwinden, während ich mit ihnen rede!« »Ich versichere euch«, erklärte er den Hyänen, »dass wir nur aus Versehen hier gelandet sind. Wir sind schon auf dem Rückweg.« Shensi umkreiste Sasu. Plötzlich wurde ihr etwas klar. Sie sprang vor und packte Sasu am Kragen. »Ich kenne dich«, sagte sie. »Du arbeitest für Mufasa.« »Ich, Madame«, verkündete Sasu voll Stolz, »bin der persönliche Sekretär des Königs.« Banzai umkreiste Simba. »Und das würde bedeuten, du bist«, begann er. »Der zukünftige König«, sagte Simba. Er richtete sich so hoch auf, wie er konnte. Shensi ließ Sasu los, der sogleich zu Simba und Nala flatterte und sich zwischen ihnen niederließ. Dann lächelte die Hyäne und zeigte ihre scharfen, schmutzigen Zähne. »Weißt du, was wir mit Königen machen, die ihr Königreich verlassen?« fragte sie Simba. »Ihr könnt mir gar nichts tun«, sagte Simba. »Doch, sie können«, flüsterte Sasu schwer atmend. »Wir sind auf ihrem Land.« »Aber Sasu«, sagte Simba, »die schleichen sich doch auch ständig auf unser Land.« »Was ich sagen wollte«, fing Shensi an, »wir hätten dich liebend gern zum Abendessen hier.« »Ja«, pflichtete Banzai bei, »es wäre uns eine Freude.« Ed kicherte. Banzai krapschte nach Simbas Schwanz. »Augenblick, Banzai«, sagte Shensi, »ich nehme die Löwenjungen, du kannst den Vogel haben.« »Nein, das wirst du nicht«, schimpfte Banzai. »Ich hatte schon Ewigkeiten keine Löwenjungen mehr. Du nimmst den Vogel und ich die Löwen.« »Das wirst du nicht«, sagte Shensi. »Du bekommst den Vogel und ich die Löwen.« »Los jetzt«, murmelte Sasu. »Wir schleichen uns weg, solange sie streiten.« Simba und Nala zogen sich leise zurück. Sobald sie außer Sicht waren, begannen sie zu laufen. Ed sah die Löwenjungen verschwinden. Aufgeregt wollte er dies Shensi und Banzai mitteilen, aber sie waren zu sehr in ihren Streit vertieft. »Okay, okay«, sagte Banzai, »teilen wir den Vogel.« »Ich nehme die Flügel«, rief Shensi. »Natürlich«, sagte Banzai, »und mir bleibt der Schnabel.« »In Ordnung«, gab Shensi nach, »wir teilen den Schnabel.« Da steckte Ed seine Nase plötzlich zwischen die beiden und begann wild zu gestikulieren. »Was ist, Ed? Was ist los?« kreischte Shensi. »Hey«, rief Banzai, der die Jungen erspäht hatte, »unser Abendessen macht sich gerade aus dem Staub.« »Ihnen nach«, kreischte Shensi. Im Laufen blickte Simba sich um. »Gut, niemand zu sehen.« »Wir haben es geschafft, Nala«, rief er. »Wir haben es geschafft, Sasu.« »Sasu? Nala, wo ist Sasu?« Nala blieb stehen, um Atem zu schöpfen. Sie drehte den Kopf und lauschte. »Hörst du das?« fragte sie. »Die Hyänen lachen ganz hysterisch. Vielleicht haben sie Sasu. Wir sollten nachsehen«, meinte Simba. Nicht nötig, sagte Shensi, die plötzlich aufgetaucht war. Ed war direkt hinter ihr. Wir sind hier, kicherten sie. Simba, kreischte Nala. Simba versetzte Shensi einen festen Schlag und brüllte. Lauf, Nala! Die beiden Löwenjungen rannten zum Friedhof zurück. Da erblickte Simba einen riesigen Haufen von Knochen. Schnell, sagte er, klettern wir drüber. Sie kletterten gerade hoch, als Banzais Kopf plötzlich zwischen den Knochen auftauchte. Buh! Rief er. Simba und Nala machten einen Satz nach hinten und prallten mit Shensi und Ed zusammen. Habt ihr beiden ein bestimmtes Ziel? Fragte Shensi. Die zwei Löwen schossen zwischen Shensis Beinen durch und kletterten einen weiteren Knochenhaufen hinauf. Sei vorsichtig, warnte Simba Nala. Es ist sehr wackelig hier oben. Kaum hatte er das gesagt, als sie beide den Halt verloren und fielen. Nala keuchte. Sie waren in einem riesigen Brustkorb gelandet. Wir sind gefangen, sagte sie zu Simba. Shensi und Banzai kamen lässig herangeschlendert. Wie praktisch, Banzai, sagte Shensi. Welchen Happen willst du denn haben? Simba fühlte sein Herz wild klopfen. Vielleicht konnte er sie mit seinem Gebrüll erschrecken. Das hatte er bei seinem Vater oft genug miterlebt. Er atmete tief ein. Rrrr, quiekte er. Die drei Hyänen brachen in hysterisches Gelächter aus. »Das war's schon?« sagte Shensi. »Ach komm, mach's noch mal!« »Komm, Kätzchen, Kätzchen, Kätzchen!« spottete er. »Brüll!« Die Hyänen fuhren herum. Sie blickten direkt in die wütenden Augen eines riesigen Löwen. »Das ist König Mufasa!« Shensi schnappte nach Luft. »Schnell! Nichts wie weg von hier!« Mufasa brüllte noch einmal und die Hyänen flohen unter Heulen in den Nebel hinein. »Vater«, sagte Simba bemüht, die Tränen zu unterdrücken, »ich bin so froh, dich zu sehen!« »Du hast mir nicht gehorcht«, knurrte Mufasa. Simba hatte seinen Vater noch nie so wütend erlebt. »Es tut mir leid, Vater, ehrlich«, sagte er. Bevor Simba weiterreden konnte, humpelte Sasu heran. Sein Gefieder sah völlig zerrupft aus und sein Schnabel war leicht verbogen. »Sasu«, riefen Simba und Nala. »Du lieber Himmel«, rief Mufasa aus, »was ist denn mit dir passiert?« »Herr«, erklärte Sasu, »ich fühle mich wegen der ganzen Sache fürchterlich, aber ich muss betonen...« »Es ist nicht deine Schuld, Sasu«, sagte der König. »Begleite jetzt bitte Nala nach Hause. Ich muss meinem Sohn noch eine Lektion erteilen.« Mufasa wartete, bis er mit seinem Sohn allein war. »Simba«, sagte er, »ich bin sehr enttäuscht von dir. Du hättest getötet werden können. Und was noch schlimmer ist, du hast Nala in Gefahr gebracht, ganz zu schweigen davon, was mit dem armen Sasu passiert ist.« Simba fühlte sich entsetzlich. Er hatte seinen Vater enttäuscht. Seinen Vater, der ihm alles bedeutete. »Ich wollte nur so mutig sein wie du«, versuchte er zu erklären. Mufasa betrachtete seinen zitternden Sohn. Das Herz tat ihm weh bei der Vorstellung, was alles hätte passieren können. »Ich bin nur dann mutig, wenn es sein muss«, sagte er sanft. »Aber du hast nie Angst«, meinte Simba. »Heute hatte ich Angst«, sagte sein Vater. »Ich glaubte, dich zu verlieren. Denke daran, mutig sein bedeutet nicht, die Gefahr zu suchen.« Dann lächelte er. »Komm jetzt, gehen wir. Es ist spät. Deine Mutter macht sich Sorgen.« Die Sonne ging gerade unter. Als sie hinter den purpurroten Hügeln verschwunden war, wurde die Luft kalt. Der Vollmond stand am Himmel und die Sterne blinkten in der Dunkelheit. »Vater«, sagte Simba, als er neben dem König hertrottete, »wir werden immer zusammenbleiben. Nicht wahr?« Mufasa blieb stehen. »Simba, ich will dir etwas sagen, was mein Vater mir auch gesagt hat. Schau zu den Sternen hoch.« Simba starrte hinauf. »Die großen Könige früherer Zeiten schauen von diesen Sternen zu uns herab«, sagte sein Vater. »Wirklich?« wollte Simba wissen. »Ja«, sagte Mufasa. »Wenn du dich einmal einsam fühlst, denke daran, dass sie immer da sind und dich leiten. Für mich gilt dies ebenso.« Simba nickte. »Ich werde daran denken.« Ganz in der Nähe traf sich Scar mit den Hyänen. »Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass es mir leid tut, Chef«, sagte Bansai zu dem verärgerten Bruder des Königs. »Ich habe euch die Jungen praktisch auf einem Tablett serviert«, knurrte Scar. »Ihr hattet die perfekte Gelegenheit, diese Plage Simba loszuwerden.« »Was hätten wir denn tun sollen?«, fragte Bansai. »Mufasa töten?« »Genau«, antwortete Scar. Shenzi blieb der Mund offen stehen. »Machst du Witze?« Scar grinste sie an. »Sieht nicht so aus«, sagte Shenzi. »Wer braucht denn schon einen König?« »Genau, wer braucht denn einen König?« echote Bansai. »Ihr Idioten«, sagte Scar verächtlich. »Es wird einen neuen König geben. Mich. Und wenn ihr euch auf meine Seite stellt, dann werden die Hyänen gut behandelt werden. Sehr gut sogar.« »Das hört sich toll an«, sagte Bansai. »Jetzt hört einmal zu, ihr dämlichen Viecher. Ich habe einen kleinen Plan«, flüsterte Scar. Die Hyänen beugten sich ganz zu ihm hin und lauschten. Dann sahen sich Bansai und Shenzi mit breitem Grinsen an. Ed legte seinen Kopf zurück und lachte. Am nächsten Morgen begleitete Simba Scar in eine große, tiefe Schlucht. Vorsichtig suchte das Löwenjunge seinen Weg zwischen den zerklüfteten Felsen nach unten. Immer wieder stolperte er. »Vorsicht, mein Kleiner«, sagte Scar süßlich. »Wir wollen doch nicht, dass du abstürzt, oder?« »Wo gehen wir denn hin, Onkel Scar?« Scar gab keine Antwort. Als sie unten angekommen waren, führte er seinen Neffen zu einem flachen Felsen in der Mitte der Schlucht. »Spring rauf«, sagte er. Er schubste Simba hinauf. »Warte hier. Dein Vater hat eine wunderbare Überraschung für dich.« Er wandte sich zum Gehen. »Ich sage ihm jetzt, dass du bereit bist.« Simba wurde unruhig. »Ich komme mit. Bleib du auf dem Felsen.« Scar bestand darauf. »Du willst doch deinem Vater gehorchen und nicht wieder so etwas anrichten wie gestern. Bei den Hyänen.« »Du weißt davon?« fragte Simba. »Simba, mein Junge«, entgegnete Scar. »Jeder weiß davon.« Er trabte davon und ließ seinen Neffen allein zurück. Simba wartete geduldig. Er hörte die traurigen Rufe der Gnus in der Ferne. Dann bemerkte er eine große Herde, die auf dem Kamm des Felsens entlangzog. Er seufzte. Was hielt seinen Vater wohl auf? Shenzi, Bansai und Ed warteten auf Scars Zeichen. »Wo ist er?« fragte Bansai und spähte in die Schlucht. »Ich bin schrecklich hungrig. Ich muss einfach ein Gnu haben. Sie kommen direkt hierher. Wenn er sich nicht beeilt, sind sie weg und der ganze Plan ist im Eimer.« »Du weißt, dass wir abwarten müssen, bis Ka uns das Zeichen gibt«, sagte Shenzi. »Dann setzen wir uns in Bewegung.« »Schau«, jaulte sie. »Da ist's, Ka, das Zeichen. Also, los jetzt!« Mit wildem Geheul jagten die Hyänen den ahnungslosen Gnus hinterher. Die erschreckten Tiere brüllten auf und ergriffen in Panik die Flucht. »Treibt sie in die Schlucht«, schrie Shenzi ihren Kameraden zu. »Was glaubst du, was ich gerade versuche?« Bansai hustete und spuckte Staub aus. Ein paar Minuten später begann sie hysterisch zu lachen, während die Herde auf den Abgrund zuraste. Da gehen sie hin, jaulte Bansai. Das war es! In diesem Augenblick machte Mufasa gerade seinen täglichen Spaziergang entlang der Schlucht. Sasu hatte sich auf dem Rücken seines Herrn niedergelassen und berichtete ihm die Neuigkeiten des Tages. »Seht nur, Hoheit«, er deutete mit einem Flügel, »die Herde ist in Bewegung, sie kommt auf uns zu.« »Das ist seltsam«, stellte Mufasa fest. Während er die panisch fliehenden Gnus beobachtete, kam sein Bruder Scar angerannt. »Mufasa«, rief er, »schnell, die Gnus sind in Panik und Simba ist dort unten.« »Ich fliege voraus«, schrie Sasu. Mufasa stürzte zur Kante der Schlucht. »Sage meinem Sohn, dass ich komme!« Simba schaute zu, wie die Gnus die Wände der Schlucht herabströmten. Es waren Tausende, und sie rannten geradewegs auf ihn zu. Wie ein Wilder sprang er von seinem Felsen und lief um sein Leben. Noch bevor er wusste, wie ihm geschah, hatte ihn die flüchtende Herde erreicht. Das Stampfen der Hufe war ohrenbetäubend, und die Staubwolke war so dick, dass er kaum etwas sehen konnte. Aber ein Stück weiter vorne erkannte er die Umrisse eines riesigen alten Baobab-Baumes. Wenn er ihn nur erreichen könnte, bevor er zu Tode getrampelt würde. Er rannte so schnell, dass er glaubte, sein Herz müsse zerspringen. Er erreichte den Baum, kletterte den zerfurchten Stamm hinauf und kroch auf einen dicken, kräftig aussehenden Ast hinauf. »Simba!« krächzte Sasu. Er flog durch den dichten Staub und landete auf dem Baum. »Bleib da! Dein Vater ist unterwegs!« Simba lehnte sich nach hinten, um Sasu sehen zu können. Als er das Gewicht verlagerte, knackste der Ast und drohte abzubrechen. »Sasu!« schrie Simba. »Hilf mir!« Sasu blinzelte in der staubigen Luft und sah Mufasa, der sich den Weg durch die Gnu-Herde erkämpfte. »Hier herüben ist der Herr«, rief Sasu. »Krach!« Der alte Ast brach ab und Simba stürzte auf den Boden. Mufasa packte seinen Sohn mit den Zähnen. Geschickt wich er der rasenden Herde aus und schaffte es, Simba auf eine Felskante am Rand der Schlucht zu bringen. »O Vater«, schluchzte Simba, »du bist gerade rechtzeitig gekommen.« Ein vorbeirasendes Gnu stieß Mufasa von der Felskante. Der König fiel und wurde von der Herde mitgerissen. »Vater«, rief Simba, »Vater!« Ein paar Minuten später gelang es Mufasa, sich aus der Schlucht heraus nach oben zu ziehen. Verletzt und unter großen Schmerzen klammerte er sich an einen überhängenden Felsen. Er blickte nach oben, direkt in das Gesicht seines Bruders. »Scar, hilf mir!« rief er. Scar beugte sich vor und schlug seine Krallen in Mufasas Vorderbeine. Dann flüsterte er, »Lang lebe der König!« und versetzte ihm den tödlichen Stoß. Mufasa schlitterte die steile, zerklüftete Wand hinunter und blieb regungslos liegen. Scar schaute hinunter und grinste. Einer war erledigt. Zu dumm, dass Mufasa Simba gerettet hatte. Aber um seinen Neffen würde man sich bald kümmern. Er blinzelte. War das der kleine Kerl? Er war es. Simba rannte durch die Schlucht. Er hatte Mufasa entdeckt, der auf der zertrampelten Erde lag. Scar näherte sich Simba, der schluchzend neben dem toten König kauerte. »Vater«, wimmerte er und verbarg sein Gesicht in der staubigen Mähne von Mufasa. »Simba«, herrschte Scar ihn an, »was hast du getan?« »Es war ein Unfall«, klagte Simba, »er wollte mich retten.« Traurig schüttelte Scar den Kopf. »Ohne dich wäre er noch am Leben.« »Aber ich wollte das nicht, Onkel Scar«, sagte Simba. »Natürlich nicht«, sagte Scar. »Niemand will, dass so etwas passiert. Aber der König ist tot, und du kannst nie mehr dein Haupt stolz erheben.« Simba schaute mit wildem Blick zu ihm hoch. »Was soll ich tun?« »Lauf weg, Simba«, riet ihm Scar. »Lauf weg und komm nie wieder zurück.« Er beobachtete seinen Neffen, der schluchzend losrannte hinaus aus der Schlucht. Shensi und Bansai schlenderten zu Scar hinüber. »Gute Arbeit«, sagte Bansai. »Du bist denn los?« »Bringt nun die Arbeit zu Ende«, befahl Scar. »Tötet ihn! Jetzt!« Scar schritt triumphierend zum Bright Rock. Sofort nach seiner Ankunft ließ er Sarabi und Sasu kommen. »Ich habe eine sehr traurige Nachricht«, sagte er zu ihnen. »Mein lieber Bruder Mufasa und mein geliebter Neffe Simba sind tot.« »Mein«, stöhnte Sarabi. Sasu konnte nichts sagen. Er war zu sehr geschockt. Er versuchte, sich zusammenzunehmen, um die Königin zu trösten. »Es tut mir so leid«, sagte er sanft. »Kann ich etwas für dich tun?« Doch die Grausamkeit der Nachricht hatte Sarabi überwältigt. Langsam sank sie zu Boden. »Du musst bei dem Gedanken Trost finden, dass dein Mann als Held starb«, sagte Scar. »Nur schweren Herzens übernehme ich den Thron. Den großen Mufasa und seinen geliebten Sohn dürfen wir aber niemals vergessen.« Die Löwinnen von Pride Rock hörten Sarabis weinen und eilten an ihre Seite. Als sie erfahren hatten, was geschehen war, tönten ihre Wehklagen in der ganzen Ebene wieder. Bei Einbruch der Dunkelheit waren Tausende von Tieren zum Pride Rock gezogen. Der letzte Besuch war ein freudiger gewesen, zur Begrüßung des zukünftigen Königs. Diesmal kamen sie voll Trauer, um seinen Tod und den seines Vaters zu beklagen. Oben auf einem Felsen schüttelte Rafiki traurig sein Haupt. Dann zog der alte Pavian mit gebrochenem Herzen los. Er wollte allein sein. Simba stolperte durch das trockene, stachelige Gras. Zum Glück verfolgten die Hyänen ihn nicht mehr. Sie waren umgekehrt, nachdem sie sich in einem Dornengestrüpp verfangen hatten. Aber bevor sie die Jagd aufgeben mussten, hatten sie Simba noch nachgerufen: »Wenn du jemals zurückkommen solltest, töten wir dich!« Simba seufzte. Wahrscheinlich dachten sie, er würde allein hier sowieso nicht mehr herauskommen. Sie hatten recht. Er war erschöpft und sehr durstig. Die Luft war so heiß, dass die Steppe vor seinen Augen flimmerte. Kein Baum war in Sicht. Wenn er nicht bald Schatten und ein Wasserloch fände, müsste er sterben. Aber eigentlich war es ihm gleichgültig, ob er lebte oder starb. Wenn er nicht gewesen wäre, könnte sein Vater noch leben. Simba machte noch ein paar wackelige Schritte. Ein Schatten flog über ihn und er blickte nach oben. 6 riesige Geier kreisten am hellen blauen Himmel über ihn. Seine Knie knickten ein und er wurde ohnmächtig. Die hungrigen Vögel landeten. Schweigend versammelten sie sich um Simba und beugten sich über ihn. »Jaha!« rief eine hohe Stimme. Ein fettes, braunes Warzenschwein, an dessen Rücken sich ein knochiges Erdmännchen klammerte, griff die überraschten Geier an. »Jaha!« rief das Erdmännchen wieder. »Schaut, dass ihr wegkommt, stinkende Hühner!« Die erschreckten Geier stoben auseinander und flogen dann davon. Das Erdmännchen sprang herunter und ging vorsichtig auf 10 Spitzen zu Simba, um ihn genauer zu betrachten. »Also«, schnatterte es, »was haben wir denn hier?« Auf den Hinterbeinen stehend, hob das Erdmännchen vorsichtig eine von Simbas schlaffen Pfoten hoch und untersuchte sie. Plötzlich ließ es sie erschrocken fallen. »Gütiger Himmel«, murmelte es dem Warzenschwein zu, »das ist ein Löwe! Und er lebt! Lauf, Pumba, aber warte auf mich!« Es klammerte sich wieder an Pumbas Rücken. »Los, schnell!« Aber Pumba rannte nicht los. Stattdessen stolzierte er hinüber und warf selbst einen Blick auf Simba. Er kniff ein Auge zu, um besser sehen zu können, und blickte auf den kleinen Löwen hinab. »Ach, Timon«, schnaubte er, »das ist nur ein kleiner Löwe. Schau ihn doch an. Er ist so niedlich und ganz allein. Können wir ihn nicht behalten?« »Pumba«, flüsterte Timon seinem Freund ins Ohr, »wir sprechen hier von einem Löwen. Löwen essen solche wie uns.« »Aber er ist so klein«, beharrte Pumba. »Er wird größer werden«, erklärte Timon. »Aber vielleicht steht er auf unserer Seite, wenn er uns kennt«, warf Pumba ein. »Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe«, fauchte Timon. Dann kratzte er sich am Kopf. »Einen Löwen als Beschützer zu haben, ist vielleicht doch keine so schlechte Idee.« »Dann behalten wir ihn«, fragte Pumba. »Natürlich«, sagte Timon. Pumba kniete sich mit den Vorderbeinen hin und hob Simba mit der Schnauze hoch. Er balancierte den kleinen Löwen hinter den Eckzähnen und stand auf. »Sei vorsichtig«, sagte Timon. »Wir haben einen langen Weg vor uns. Lass ihn nicht fallen.« Später an diesem Tag schlug Simba die Augen auf und blinzelte. Ein Warzenschwein und ein Erdmännchen waren über ihn gebeugt. »Da, mach auf«, sagte Timon. Er schüttete etwas Wasser in Simbas trockenen Mund. »Bist du in Ordnung?« »Ich glaube schon«, antwortete Simba. Er fühlte sich viel besser. »Du bist beinahe gestorben«, sagte Pumba. »Wir haben dich gerettet.« »Vielen Dank für eure Hilfe. Aber jetzt muss ich los«, sagte Simba. Er stand auf und wollte fortgehen. »Wohin gehst du denn?«, fragte Timon. Simba blieb stehen und seufzte. »Nirgendwohin.« »Pumba«, sagte Timon ganz leise, »ich glaube, unser kleiner Freund ist deprimiert.« »Komm zurück«, rief er Simba zu. »Erzähl uns, woher du kommst.« »Das hat keine Bedeutung«, sagte Simba. »Nichts ist mehr von Bedeutung.« »Das klingt ernst«, sagte Timon. »Hast du etwas Schlimmes getan?« »Nicht nur schlimm«, sagte Simba. »Etwas Entsetzliches. Aber ich möchte nicht darüber sprechen.« »Ist schon recht«, entgegnete Pumba freundlich. »Du musst nicht.« »Genau«, sagte Timon. »Lass die Vergangenheit hinter dir. Vergiss alles. Hakuna Matata.« »Was?«, fragte Simba. »Hakuna Matata«, wiederholte Timon. »Das bedeutet keine Sorgen, keine Verantwortung. Das ist unsere Philosophie.« »Bleib doch bei uns«, schlug Pumba vor. Simba überlegte. »Warum nicht? Wohin sollte er sonst gehen? Und es wäre schön, mit jemandem reden zu können.« »Ich bleibe«, sagte er. »Danke.« Er sah sich um und betrachtete zum ersten Mal die Umgebung. Sie war nicht mit der weiten Steppe zu vergleichen. Hier war alles dicht bewachsen. Viele, viele Bäume, sehr hohe Bäume, warfen ihre Schatten und machten den Boden angenehm kühl. Und hoch oben in den Ästen suchten rotschwänzige Affen und laute Papageien nach Früchten und Nüssen. »Wo sind wir?«, fragte Simba. Timon war überrascht. »Warst du noch nie im Urwald?«, wollte er wissen. »Also dann, willkommen in unserem bescheidenen Heim.« Er schob einen riesigen Farnwedel zur Seite. Simba spähte hindurch und sah einen gemütlichen Platz, der mit Palmblättern bedeckt war. Blütenblätter, die mit Ranken verwoben waren, ließen den Ort leuchten. »Es ist wunderschön«, sagte Simba. »Wohnt ihr immer hier?« »Wir leben, wo wir wollen«, antwortete Timon. »Wir tun, was wir wollen. Du weißt ja, wie das ist. Wir haben ein gutes Leben. Übrigens«, fragte Timon, »hast du Hunger?« »Und wie«, sagte Simba. »Nun gut«, sagte das Erdmännchen, »wir werden schon etwas für dich finden.« Timon und Pumba suchten den Dschungelboden genau ab. Schließlich blieben sie vor einem umgestürzten Baumstamm stehen. »Sieht so aus, als gäbe es hier drunter fette Maden«, sagte Timon. »Versuch mal, ob du ihn wegdrücken kannst, Pumba.« Pumba ging auf die Knie und hob ächzend den Stamm mit der Schnauze etwas an. Timon tastete den Boden darunter ab und grinste. »Gut«, sagte er zu Simba, »genug für uns alle.« Er stand auf und bot ihm etwas an. »Hier, bitte.« Simba starrte auf Timons geöffnete Hand. Sie hielt einen fetten, weißen, sich windenden Wurm. »Was ist das?« fragte er und trat einen Schritt zurück. »Was ich doch gesagt habe! Eine Made!« antwortete Timon. Er steckte sich eine in den Mund. »Du bist doch Fleischesser! Versuch eine, sie sind lecker!« Simba zog die Nase hoch. »Igitt!« »Komm schon«, drängte Pumba. »Du wirst sie bald lieben!« »Schmeckt wie Hühnchen«, fügte Timon hinzu. Simba atmete tief durch. Er war wirklich hungrig, und wie es aussah, hatte er keine Wahl. Er schnappte sich eine Made und zerkaute sie. »Nun, was sagst du?« fragte Timon. »Schleimig, aber nicht schlecht«, meinte Simba, selbst überrascht. Timon lächelte. »Siehst du, es wird dir bei uns im Urwald gefallen. Denk nur an unsere problemfreie Philosophie. Hakuna Matata.« »Genau«, sagte Simba. »Hakuna Matata.« Aus Tagen wurden Wochen, aus Monaten Jahre. Simba war erwachsen geworden. Die Flecken auf seinem Fell waren schon längst verblasst. Um Kopf und Schultern war eine Mähne gewachsen. Eines Nachts saß er mit Timon und Pumba unter dem Sternenhimmel. Er hatte seine Freunde und den Urwald wirklich gern, aber es war nicht die Art von Leben, die er sich wünschte. Etwas fehlte. Hakuna Matata funktionierte bei ihm nicht. »Denkst du manchmal darüber nach, was dort oben ist?« fragte Pumba. »Ich denke nicht, ich weiß es«, sagte Timon. »Das sind Glühwürmchen, die in dem blau-schwarzen Ding feststecken.« »Oh«, sagte Pumba, »ich dachte, das sind Glaskugeln, Millionen Meilen entfernt. Was glaubst du, was es ist, Simba?« Simba war ganz in Gedanken. Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters vor langer Zeit. »Die großen Könige der Vergangenheit schauen von diesen Sternen zu uns herab. Sie werden dich immer leiten, und ich ebenso.« »Hallo da drüben«, beharrte Timon. »Simba, könntest du nicht ewig den Himmel betrachten?« Simba antwortete nicht. Er konnte sich vorstellen, was sein Vater jetzt von ihm denken würde. Er seufzte so tief, dass sein Atem die leichten Samenflocken eines Wolfmilchsgewächses in die Luft blies. Ein plötzlicher Windstoß trug die Samen über die Baumwipfel, weit hinaus in die Ebene, direkt in die ausgestreckte, wartende Hand Rafikis, des alten Mystikers. Der alte, weise Pavian untersuchte die Samenkörnchen. Dann humpelte er in seine Höhle und studierte ein Gemälde, das er vor langer Zeit an die Wand gemalt hatte. Es war das Bild eines Löwenjungen. Rafiki brach einen Flaschenkürbis auf und holte etwas Klebriges heraus und schmierte es um den Löwenkopf. Das Bild veränderte sich. Es zeigte nicht mehr ein Löwenjunges, sondern einen Löwen mit goldener Mähne. »Es ist Zeit«, sagte Rafiki lächelnd, und er bereitete den Aufbruch vor. Am nächsten Tag half Pumba Timon bei der Suche nach Maden. Sie waren jedoch nicht erfolgreich. »Wir finden schneller welche, wenn wir uns aufteilen«, sagte Timon. »Du gehst dorthin und ich gehe in diese Richtung.« »Ich will lieber hier hingehen und du gehst dorthin«, sagte Pumba. »Aber wenn du unbedingt hierhin willst, dann...« »Halt«, unterbrach ihn Timon. »Geh einfach irgendwo hin.« Pumba trottete zu einem summenden Dornbusch. Vielleicht würde er dort ein paar Ameisen finden. Er schnüffelte an den stachligen Zweigen, genau wie er gedacht hatte. »Timon«, bellte er, »hier drüben!« Er hörte das Knacken eines Zweiges und drehte sich zu seinem Freund um. »Ich habe eine Menge Ameisen gefunden!« Pumba erstarrte. Seine Nackenhaare stellten sich auf und sein Schwanz ragte steil nach oben. Es war gar nicht Timon. Es war eine Löwin und sie sah sehr hungrig aus. »Timon, hilf mir!« quiekte er. Verzweifelt wollte er sich unter einem umgestürzten Baumstamm hineingraben, blieb aber dabei stecken. Timon kam angerannt. »Pumba?« fragte er, als er die zappelnden Hinterbeine seines Freundes entdeckte. »Was machst du da drunten?« »Sie wird mich fressen«, kreischte Pumba. »Wer ist sie?« wollte Timon wissen. Dann sah er die Löwin. Sie wollte sich gerade auf ihn stürzen. Entsetzt schloss er die Augen, aber nichts geschah. Er riskierte einen Blick mit einem Auge, gerade als Simba aus dem Gebüsch schoss und die Löwin angriff. Laut knurrend rollten die Löwen am Boden. »Er hat sie!« kreischte Timon, der auf seinen Hinterbeinen herumhüpfte. »Oh nein, sie hat ihn! Wahnsinn, er bewegt sich wie ein Weltmeister! Pumba, ich habe dir gesagt, dass er uns nützlich sein kann! Pack sie, los!« Plötzlich warf die Löwin Simba auf den Rücken und drückte ihn mit der Pfote zu Boden. Simba betrachtete sie genau. »Nala? Simba?« fragte die Löwin. Entsetzt sah Timon zu, wie Simba und die Löwin herumsprangen und vor Freude brüllten. »Hey, was ist hier los?« fragte Timon. »Nala, du siehst toll aus«, sagte Simba. »Was machst du denn hier?« »Was heißt, was mache ich hier?« entgegnete Nala. »Ich dachte, du bist tot.« »Nein«, erwiderte Simba, »hier bin ich.« »Es tut gut, dich zu sehen«, sagte Nala. »Ich wiederhole«, unterbrach Timon, »was ist hier los?« »Timon«, sagte Simba, »ich möchte dir Nala vorstellen, meine beste Freundin.« »Freundin«, schnaubte Timon, »sie wollte uns fressen.« »Tut mir leid«, sagte Nala, »ich wusste nicht, wer ihr seid.« Pumba hatte sich gerade wieder befreit und saß schwer atmend auf dem Boden. »Pumba«, sagte Simba, »das ist Nala.« Pumba versuchte wieder zu Atem zu kommen. »Sehr angenehm.« Nala lächelte das Warzenschwein an. Dann wurde sie ernst. »Simba«, fragte sie, »warum hat Scar uns erzählt, dass du tot bist?« »Das ist unwichtig«, antwortete Simba. »Ich lebe.« »Natürlich ist das wichtig«, widersprach Nala. »Du bist der König.« Sofort fiel Pumba auf die Knie. »Euer Majestät«, sagte er, »ich krieche euch zu Füßen.« »Steh auf«, fuhr Timon ihn an, »es heißt liegen und nicht kriechen. Und lass es sein. Er ist nicht der König, glaube mir.« »Sag ihm die Wahrheit, Simba«, drängte Nala. »Ja, sie hat recht«, gab Simba zu. »Jetzt ist alles kaputt«, jammerte Timon. »Ab jetzt wird es hier nie mehr so sein wie früher.« Nala wandte sich an Timon und Pumba. »Würdet ihr uns wohl für einen Moment entschuldigen? Ich möchte mit Simba allein reden.« »Selbstverständlich«, sagte Timon beleidigt. »Komm, Pumba, gönnen wir ihnen ihr Privatleben.« »Ich wusste es«, sagte Pumba, als sie wegging. »Ich wusste es immer schon, dass er ein König ist.« »Du hast ihnen nie gesagt, wer du bist?« fragte Nala, als sie allein waren. »Sie haben nie gefragt«, antwortete Simba. »Aber jetzt genug von mir. Wie kommst du hierher?« »Die Lage zu Hause ist schrecklich«, sagte Nala. »Scar hat die Macht übernommen und die Hyänen dürfen machen, was sie wollen.« Simba war geschockt. »Das klingt furchtbar. Durch die Hyänen wurde die Lage so schlimm«, erklärte Nala, »dass ich es nicht mehr ertragen konnte.« Ich bin weggelaufen. Ich hoffte wohl, etwas Besseres zu finden. Das hast du auch. Mich, sagte Simba mit breitem Grinsen. Ab jetzt werden wir beide ein schönes Leben haben. Nala lächelte traurig. Das klingt wunderbar, Simba, aber es geht nicht. Wir sind nicht wichtig. Jetzt, wo wir zusammen sind, könnten wir nach Pride Rock zurückkehren und die Dinge dort wieder ins Lot bringen. Nala, versuchte Simba zu erklären. Ich lebe jetzt nach einer neuen Philosophie. Hakuna Matata. Das bedeutet keine Sorgen, keine Probleme, keine Verantwortung. Hör mir zu, unterbrach ihn Nala. Vergiss diese Hakuna Matata-Geschichte. Nimm deine Verantwortung an. Wenn du lebst, hat Scar kein Anrecht auf den Thron. Simba schüttelte den Kopf. Nala, beharrte er. Ich kann nicht zurückgehen. Ich bin kein König. Du könntest einer sein, entgegnete Nala. Simba blickte Nala tief in die Augen. Ich habe dich vermisst, Nala. Ich dich auch, sagte Nala. Komm, ich führe dich herum. Es wird dir hier bestimmt gefallen, sagte er. Komm mit, bitte. Nala folgte ihm in den sonnengefleckten Urwald. Es ist wunderschön, rief sie aus. Ich verstehe, warum es dir hier gefällt. Dieser Platz ist wie ein Paradies. Ich habe es dir ja gleich gesagt, meinte Simba und streckte sich auf einem Bett aus weichem Moos aus. Das ist alles, was wir brauchen. Nala ging weiter. Nala, rief Simba. Ich will dir noch einen Platz zeigen. Es ist mein Lieblingsplatz. Er führte sie zu einem kleinen Wasserfall. In einem regenbogenfarbigen Nebel tanzten und funkelten die Wassertropfen. Simba sprang in den eiskalten Tümpel. »Komm mal rein!« rief er und schlug mit der Pfote auf das Wasser. Nala zögerte, dann lachte sie und gesellte sich zu ihm. Den ganzen Nachmittag über spielten sie Verstecken. Als die Luft kühler wurde, spazierten sie auf eine Anhöhe und beobachteten den Sonnenuntergang. »Nala«, sagte Simba und rückte ganz nah an sie heran. »Bleib bei mir. Was sollen wir in einer Welt, die uns ablehnt?« Nala blickte zur Seite. Sie konnte es nicht ertragen, Simba so reden zu hören. Sie konnte nicht glauben, dass Mufasas Sohn seinen Stolz verloren hatte. »Du versteckst dich vor der Zukunft, Simba«, antwortete sie. »Es fällt mir schwer, dies alles hier aufzugeben«, sagte Simba. »Das verstehst du nicht.« »Das würde dein Vater auch nicht.« »Mufasa hätte gewollt, dass du zurückgehst«, erklärte sie ihm. Simba hielt die Tränen zurück. »Mein Vater ist tot.« Simba konnte nicht schlafen. Sein Gespräch mit Nala ging ihm im Kopf herum. Er sah zu ihr hinüber. Sie schlief ganz ruhig. Vielleicht würde ihn ein Spaziergang müde machen. Der Urwald war ungewöhnlich ruhig. Er lief ein paar Minuten, streckte sich dann auf einem flachen Stein aus und starrte in den sternenklaren Himmel. »Ich kann nicht zurück«, dachte er. »Wie könnte ich stolz mein Gesicht zeigen? Ich bin kein König. Ich kann diese Welt nicht verbessern.« »Und auch wenn ich es versuchte«, seufzte er laut, »ich bin nicht du, Vater. Das werde ich nie sein.« Allmählich wurde Simba ein leiser, seltsamer Ton bewusst. Der Ton einer fremden Melodie. »Asante sana, match banana, vivi nugu, mimi apana.« Er strengte sich an, um die Worte zu verstehen. Er konnte nicht sagen, woher sie kamen. Sie waren irgendwie traurig und beunruhigend. Deshalb beschloss er, weiterzugehen. Nach einer Weile machte er wieder Rast. Er legte sich auf einen Baumstamm, der als Brücke über ein Flüsschen führte. Plopp! Ein Stein verfehlte seinen Kopf nur knapp und landete im Wasser. Erschreckt und verärgert entdeckte Simba einen alten Pavian, der am Ufer hockte. Rafiki grinste Simba an. »Asante sana, match banana, vivi nugu, mimiapana«, sang er schmalzig. »Verfolgst du mich?« fragte Simba. »Wer bist du?« Rafiki blickte ihm in die Augen. »Die Frage lautet, wer bist du?« Simba seufzte. »Ich habe geglaubt, ich wüsste es. Jetzt bin ich nicht mehr so sicher.« »Nun«, sagte Rafiki, »ich weiß, wer du bist. Du bist Mufasas Sohn. Auf Wiedersehen«, fügte er hinzu und verschwand im Unterholz. Simba konnte kaum glauben, was er gerade gehört hatte. Der alte Pavian kannte seinen Vater? Er musste ihn aufhalten. »Warte«, rief Simba. Er brach durch das Gestrüpp und jagte Rafiki bis auf den Gipfel eines Felsens nach. »Du kanntest meinen Vater?« fragte er ihn. Rafiki schüttelte den Kopf. »Ich muss dich korrigieren. Ich kenne deinen Vater.« Simba war traurig, dem alten Pavian die traurige Nachricht überbringen zu müssen. »Es fällt mir schwer«, sagte Simba, »es dir zu sagen, aber mein Vater ist schon lange tot.« »Ich muss dich wieder korrigieren«, sagte Rafiki. »Dein Vater lebt. Du folgst Rafiki. Er kennt den Weg.« Simbas Herz füllte sich mit Hoffnung. Rafikis Name rief alte Erinnerungen an Bright Rock hervor. In diesem Augenblick, zum ersten Mal, seit er seine Heimat verlassen hatte, fühlte er sich wirklich glücklich. Er würde seinen Vater sehen. Der alte Pavian war erstaunlich flink, und es war mühsam, mit ihm Schritt zu halten. In einem Moment war er in Sicht, im anderen wie durch Zauberei verschwunden. Immer wenn Simba glaubte, Rafikis Spur endgültig verloren zu haben, sah er ihn winken. »Schnell, trödle nicht«, rief Rafiki. »Mufasa wartet!« Er führte Simba durch Gestrüpp und Unterholz und hielt schließlich an einem tiefen Teich an, der von großen Blättern und hohem Schilf eingerammt war. »Ist hier mein Vater?« wollte Simba wissen. Rafiki hoppelte zu dem Schilf und teilte es. »Sieh«, murmelte er und legte einen langen, knochigen Finger auf seine grauen Lippen. »Sieh da hinein.« Simba kroch näher heran und blickte in den stillen Teich. Im Wasser funkelten die Sterne, und zwischen den Sternen blickte ihn ein Löwe mit goldener Mähne an. »Vater?« fragte Simba. Aber als er sich vorbeugte, erkannte er, dass es nicht sein Vater war. Es war sein eigenes Spiegelbild. Zutiefst enttäuscht wandte er sich zu Rafiki um. Spielte ihm der alte Pavian nur einen gemeinen Streich? »Das ist nicht mein Vater«, erklärte ihm Simba. »Es ist nur mein Spiegelbild.« »Sieh genauer hin«, forderte ihn Rafiki auf. Verwirrt starrte Simba noch einmal in das glänzende Wasser. Sein Spiegelbild schimmerte und langsam veränderte sich seine Form. Es wurde zum Bild seines Vaters. Simba keuchte. »Siehst du«, sagte Rafiki, »er lebt in dir.« »Simba«, Simba blickte auf. Es war die Stimme seines Vaters. »Vater, wo bist du?« rief er. Vor Simbas erstaunten Augen teilte sich ein Wolkenwirbel und Mufasas Gesicht erfüllte allmählich den Nachthimmel. Es war aber nicht wirklich sein Vater. Er konnte durch ihn hindurchsehen. Simba schluckte. Er blickte einen Geist an. »Vater?« fragte er. Langsam bekam er Angst. »Simba, hast du mich vergessen?« fragte Mufasa. »Nein«, rief Simba, »wie konnte sein Vater nur so etwas glauben?« Das Bild des Königs veränderte sich wieder. Simba konnte den Geist nicht mehr sehen, stattdessen fühlte er die Anwesenheit seines Vaters. Mufasa war Teil der Luft geworden. »Du hast vergessen, wer du bist«, sagte die Stimme Mufasas, »und deshalb hast du auch mich vergessen.« »Nein, das stimmt nicht«, beharrte Simba. Ein Schluchzen stieg in seiner Kehle auf. »Ich würde dich nie vergessen!« Mufasas Stimme wurde sanft. »Schau in dich hinein, Simba. Du bist mehr als das, was du gewesen bist. Du musst deinen Platz im Kreislauf des Lebens einnehmen.« »Aber Vater, ich habe mir hier einen Platz geschaffen«, erklärte Simba. »Ich bin nicht der, der ich war. Wie könnte ich zurückkehren?« »Erinnere dich, wer du bist«, sagte sein Vater. »Du bist mein Sohn und der einzige wahre König.« Mufasas Stimme wurde immer schwächer. »Erinnere dich, wer du bist.« »Vater«, bettelte Simba, »bitte geh nicht, lass mich nicht allein.« »Erinnere dich, erinnere dich«, wiederholte die Stimme schwach. »Vater«, rief Simba matt. Aber Mufasa war verschwunden, und ebenso Rafiki. Sie hatten ihn beide allein in der Dunkelheit zurückgelassen. Simba folgte seiner eigenen Spur zurück aus dem Urwald. Aber jetzt war er nicht mehr allein. Die Sterne begleiteten ihn. Kurz vor Sonnenaufgang weckte Nala Timon und Pumba. »Ich suche Simba. Ist er bei euch?« wollte sie wissen. Timon schaute überrascht. »Wir dachten, er wäre bei dir.« »Wohin könnte er gegangen sein?« fragte Pumba. »Ich weiß es nicht«, erklärte Nala. »Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen?« »Als er mit dir zusammen war«, sagte Timon. »Haha«, unterbrach Rafiki das Gespräch. »Hier werdet ihr ihn nicht finden. Der König ist zurückgekehrt.« Bei diesen Worten brüllte Nala vor Freude. »Er ist wirklich zurückgegangen.« Sie beobachtete, wie Rafiki schnell in den Bäumen verschwand. »Ich habe mich geirrt«, dachte sie. »Was ist hier los?« fragte Timon. »Wer ist dieser Affe?« »Simba ist zurückgekehrt, um Scar herauszufordern«, sagte Nala. »Welchen Scar denn?« fragte Pumba. »Das ist sein Onkel«, erklärte ihm Nala. Timon war sehr erstaunt. »Der Affe ist sein Onkel?« »Nein«, antwortete Nala langsam. »Simba ist zurückgekehrt, um seinen Onkel herauszufordern und seinen Platz als König einzunehmen.« »Oh«, riefen Timon und Pumba gleichzeitig. Timon dachte nach. »Eine Herausforderung?« fragte er dann mit besorgter Stimme. »Du meinst, es könnte einen Kampf geben? Auf Leben und Tod?« Nala nickte traurig. Pumba schnappte nach Luft. »Simba könnte getötet werden?« »Du«, kreischte Timon Nala an, »du allein bist schuld!« »Das verstehst du nicht, Timon«, sagte Nala. »Ich verstehe das nicht«, protestierte Timon. »Du verstehst nicht! Simba marschiert geradewegs in den Rachen des Todes, und das ist allein deine Schuld!« Er begann zu schluchzen. Nala wandte sich zum Gehen. »He!« rief Timon und blickte auf. »Wohin gehst du?« »Ich gehe mit Simba«, antwortete Nala. »Ich gehe auch mit«, sagte Pumba. »So wie Simba dem Angesicht des Todes entgegentritt, gehe ich meinem Schicksal entgegen, als Simbas treuer Freund.« »Schön«, kreischte Timon. »Geh nur, spiele den Helden. Wer braucht dich hier schon? Jetzt bin ich König des Urwalds.« Simba erreichte eine Hochebene. Endlich war er an den Grenzen der Pride Lands angekommen. Pride Rock ragte hoch auf, inmitten der leeren, vertrockneten Steppe. Die Dürre hatte alles zerstört. Die Bäume hatten kaum noch Blätter. Verhungernde Giraffen hatten sich so weit wie möglich nach oben gereckt und die Zweige kahl gefressen. Die riesigen alten Baobab-Bäume waren abgeschält. Verzweifelte, hungrige Elefanten hatten die faserige Rinde verschlungen. Der trockene Wind wurde stärker und bedrohliche Wolken zogen sich zusammen. Vielleicht würden sie Regen bringen. Als der Wind durch seine Mähne fuhr, atmete Simba tief durch und schloss die Augen. Er dachte an die Worte seines Vaters. Erinnere dich. Erinnere dich. Dann stieg er hinab in die Pride Lands. In Scars Höhle war Sasu in einem Käfig eingesperrt und summte traurige Lieder vor sich hin. Sing etwas Schwungvolleres, befahl Scar. Mufasa hätte mich niemals so behandelt, sagte Sasu. Was hast du gesagt? Ging Scar hoch. Du sollst diesen Namen in meinem Beisein niemals erwähnen. Ich bin der König. Ja, Herr, sagte Sasu mit dünner Stimme. Und dann fügte er kühner hinzu, nur du könntest dieses Land so regieren, wie du es tust. Da stürzten Shensi, Bansai und Ed in die Höhle. Du musst etwas unternehmen, Herr, jaute Shensi. Es ist Essenszeit und wir haben keine Vorspeisen mehr. Ja, und Hauptgerichte gibt es auch keine mehr, rief Bansai. Die Hyänen sind so hungrig, dass sie mit einem Aufstand drohen, sagte Shensi. Es ist Aufgabe der Löwinnen, Nahrung herbeizuschaffen, knurrte Scar. Muss ich denn alles tun? Er streckte den Kopf aus der Höhle. Sarabi! Brüllte er. Wenige Minuten später kam Sarabi. Hörst du all die knurrenden Mägen da draußen? Sagte Scar zu ihr. Scar, sagte Sarabi. Es gibt keine Nahrung hier. Die Herden sind weitergezogen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen Pride Rock verlassen. Wir gehen nirgendwo hin, sagte Scar. Ich bin der König und ich mache die Gesetze. Wenn du nur ein halb so guter König wärst, wie Mufasa es war, begann Sarabi. Ich bin 10-mal besser als Mufasa! Brüllte Scar und streckte Sarabi mit einem mächtigen Prankenschlag zu Boden. Die anderen Tiere wurden still, als ein Blitz den dunklen Himmel erleuchtete. Hoch oben über der Ebene begannen sich Sturmwolken aufzutürmen. Donner dröhnte. Der Wind heulte und brüllte. Zap! Ein gleißender Blitzstrahl versenkte die Erde und das trockene Gras fing Feuer. Wirbelnde Flammen rasten auf Bright Rock zu. Scar starrte in die rauchige Luft und keuchte. Im Dunst tauchte, wie ein Geist, ein Löwe mit goldener Mähne auf. Mufasa? Nein, das kann nicht sein, sagte er und wich zurück. Du bist tot! Sarabi hob ihren schmerzenden Kopf. Mufasa? Fragte sie. Nein, Mutter, sagte Simba. Ich bin es. Simba, du lebst, sagte Sarabi schwach. Simba, flüsterte Scar. Dann erholte er sich schnell von dem Schock. Nun, Simba, ich bin überrascht, dich zu sehen. Leider kommst du zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Nein, ich komme gerade zur richtigen Zeit, sagte Simba. Weißt du, der Druck, ein Land zu regieren, begann Scar zu stottern, liegt fortan nicht mehr auf deinen Schultern, beendete Simba den Satz. Ich bin gekommen, um meinen Platz als König einzunehmen. Tut mir leid, Neffe, entgegnete Scar. Ich würde ja abtreten, aber... Er drehte sich um und gab den verhungernden Hyänen ein Zeichen. Sofort fielen sie über Simba her. Er verlor das Gleichgewicht und wurde zur Felskante abgedrängt. Er rutschte über die Kante und konnte sich nur mühsam mit den Krallen festhalten. »Das reicht«, befahl Scar und rief die Hyänen zurück. Er schlenderte zur Felskante und schaute zu Simba hinunter. »Armer, bedauernswerter Simba«, höhnte Scar. »Schon als kleiner Löwe hast du das Unheil angezogen.« »Tritt zurück, Scar«, sagte Simba und versuchte verzweifelt wieder über die Kante zu kommen. »Immer am falschen Ort, nicht wahr?« fuhr Scar fort. »Nur kommt dein Vater diesmal nicht, um dich zu retten. Er ist leider bei dem Versuch, dich zu retten, gestorben.« Trauer durchströmte Simbas Herz. Obwohl der Tod seines Vaters ein Unfall war, war seine eigene Schuld zu groß, als dass er sie ertragen konnte. »Dies kommt mir aber bekannt vor«, sprach Scar weiter. »Wo habe ich nur...« »Ach ja, ich erinnere mich. Genau so hat dein Vater geschaut, bevor ich ihn tötete.« Diese Worte trafen Simba wie ein Schlag. »Scar hatte seinen Vater ermordet.« Neue Kraft durchflutete seinen Körper. Mit gewaltigem Gebrüll sprang er nach oben und warf seinen Onkel auf den Rücken. »Helft mir, ihr Idioten!« rief Scar den Hyänen zu. Während sie sich auf Simba stürzten, gelang es Scar wieder auf die Füße zu kommen. Aus den Augenwinkeln sah Simba, wie ihm eine Löwin zu Hilfe kam. Es war Nala. Seite an Seite standen die beiden den angreifenden Hyänen gegenüber und mit ohrenbetäubendem Kampfgebrüll schlossen sich die Löwinnen von Pride Rock an. Während des ganzen schrecklichen Kampfes loderten hohe Flammen um den Fuß des Felsens und erfüllten die Luft mit Rauch und Asche. Am Schluss, als die besiegten Hyänen die Flucht ergriffen hatten, standen sich Simba und Scar allein gegenüber. »Mörder!« schrie Simba. »Bitte, tu mir nichts«, bettelte Scar. Niemand mehr war da, der ihm helfen konnte. Er stand mit dem Rücken zur Felskante. »Ich habe deinen Vater nicht getötet, das waren die Hyänen. Sie sind böse. Simba, ich gehöre doch zu deiner Familie.« Simba zögerte kurz und überdachte die Worte Scars. »Lauf, Scar!« befahl Simba. »Lauf weg und lass dich hier nie wieder sehen!« »Ja, Eure Majestät, wie du wünschst«, sagte Scar und tat, als ob er gehen wollte. Doch plötzlich sprang er laut knurrend herum und griff seinen Neffen an. Simba reagierte schnell. »Du hast deine Chance verspielt«, brüllte er. Er packte Scar und warf ihn über die Klippe. Unten stürzten sich die hungrigen Hyänen auf ihn. Ihr schauriges Gelächter war weithin zu hören. Simba spürte jemanden neben sich. »Willkommen zu Hause«, sagte Nala. »Deine Mutter wartet. Sie will den neuen König begrüßen.« Simba rieb seine Nase an ihr. »Schön, wieder da zu sein.« »Das war ein Kampf«, sagte Nala. »Sogar Timon kam zu Hilfe. Durch ihn und Pumba sind wir Shensi, Bansai und Ed losgeworden.« Während die beiden einander anlächelten, begann es zu regnen. Die schweren Tropfen löschten das Feuer und befeuchteten die schwarze, rauchige Erde. Innerhalb weniger Minuten stand das Wasser in der Steppe und reißende Ströme suchten wieder ihr altes Bett. Das Leben kam in die Brightlands zurück. Die Wasserlöcher füllten sich bis zum Rand, das Gras wurde wieder grün und saftig. Die winzigen goldenen Akazienblüten verströmten ihren Duft, überall blühten die Kigelia-Bäume. Nachts, wenn sich die Blüten öffneten, kamen kleine Fledermäuse und tranken den Nektar. Eines Tages zogen alle Tiere zum Fuß des Bright Rock. Sasu flog zunächst seine Kreise über ihren Köpfen, dann verschwand er. »Warum sind wir denn hier?« wollte ein junges Zebra wissen. »Hab Geduld«, sagte sein Vater. »Bald wirst du den kleinen Prinzen sehen. Schau, da ist er!« Oben auf dem Bright Rock saßen Timon und Pumba mitten unter einer Gruppe von Löwinnen. Sie schauten zu, wie der seltsame alte Pavian dem Löwenjungen etwas auf den Kopf träufelte. Der kleine Löwe musste herzhaft niesen und alle lachten. Rafiki nahm das zappelnde Junge und ging zur Felskante. Sofort jubelten alle Tiere und trampelten mit den Füßen. Dann hob Rafiki das Löwenjunge, den Sohn von König Simba und Königin Nala, hoch in die Luft. Die Tiere verstummten und verbeugten sich vor ihrem künftigen König. Als die Tiere abgezogen waren, stand Simba oben auf dem Bright Rock. Er sah zu, wie die Sonne hinter den westlichen Hügeln unterging. Es war wieder einmal Abend in Afrika. »Alles ist in Ordnung, Vater«, sagte Simba sanft. »Siehst du? Ich habe mich erinnert.« Er blickte nach oben. Einer nach dem anderen nahmen die Sterne ihre Position am kalten Nachthimmel ein. Das war »Der König der Löwen« aus dem Amerikanischen von Lucia Czernich. Gelesen von Frank Lorenz Engel. Produktion der Hörverlag 2016. Auf Wiederhören bei Audible. Bright Rock. Er sah zu, wie die Sonne hinter den westlichen Hügeln unterging. Es war wieder einmal Abend in Afrika. »Alles ist in Ordnung, Vater«, sagte Simba sanft. »Siehst du? Ich habe mich erinnert.« Er blickte nach oben. Einer nach dem anderen nahmen die Sterne ihre Position am kalten Nachthimmel ein. Das war »Der König der Löwen« aus dem Amerikanischen von Lucia Czernich. Gelesen von Frank Lorenz Engel. Produktion der Hörverlag 2016. Auf Wiederhören bei Audible.